7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los, bin bereit. Ich hoffe, ihr seid auch bereit für unseren zweiten Podcast. Mensch, das ist eine super Einleitung. So werden wir die Schar stürmen. Clever, was? Zweite Folge des Ricky und Franziska Podcasts. Ich glaube, jetzt haben... Applaus, bitte. Alle Leute Hörstörungen. Es war einmal ein Trommelfell. Nein, spätestens jetzt haben alle abgeschaltet schon. Oder das. Ich bin Franziska und neben mir sitzt die liebreizende... Wundervoll, der Ricky. Das hättest du nicht noch dazu sagen müssen. Ich finde mich aber wundervoll. Und ich werde nicht angekündigt. Na, egal. Du bist... Ja? Die auch nicht ganz so wundervoll. Ach so. Aber ein bisschen wundervoll. Die wundervolle Ricky und die nicht ganz so wundervolle, aber immer noch ein bisschen wundervolle Franzi. Ich akzeptiere dich, ja. Das ist aber nett. Toleranz. Toleranz muss sein. Toleranz auch eventuell gegenüber der Bravo-TV-Show. Ich weiß nicht, ob das... Ey, die ist sehr, sehr wichtig für die Jugendlichen heutzutage. Sie haben endlich wieder etwas, woran sie sich festhalten können. Sie hängen nicht mehr auf der Straße, sondern können das Dr. Sommer-Team. Naja. Na, klasse. Geht einfach weiter. Ja, bisher lief es ja irgendwie auf RTL 2 und dann ist es abgewandert zum ZDF. Warum auch immer. Und dann war es weil alle coolen Jugendlichen Samstag oder Sonntagnachmittag immer ZDF schauen. Ja, natürlich. Ja, alle. Erst holen sie ihre Buffalos raus und dann gucken sie ZDF. Das hatte keinen Sinn. Ja, alle coolen Jugendlichen, muss man nicht verstehen. Auf jeden Fall war da heute auf ProSieben die Bravo Boy and Girl-Wahl oder sowas. Dieser zurückgebliebene Ben hat das moderiert. Ich weiß nicht, ich befand mich zu der Zeit auf Toilette. Es war sehr grausam. So ein bisschen kuhhandelmäßig. Die Jungs mussten über diesen Laufsteg schreiten und dort mal eben kurz ihr T-Shirt lüften, um ihr Sixpack zu zeigen. Wie alt waren die? 18 waren manche. Gar nicht. Ich glaube, die meisten, ich weiß gar nicht, ich habe da nicht drauf geachtet. Aber die Teenies, die dann im Publikum standen und schrien, oh Gott, oh mein Gott, und da wirklich orgasmisch in die Menge schmissen und kreischen, die waren bestimmt so 13. Und haben gedacht, ja, und das sind dann die, die dann auch immer sagen, ich möchte mit dem ersten Mal warten, bis ich bereit bin. Oh ja. Und dann den Blümchen-Song anmachen. Wie hieß denn nochmal? Dieses, gib mir noch Zeit, etwas mehr Zeit, etc. Das ist von Blümchen? Ja, das ist von Blümchen. Ach so. Gib mir ein Küsschen nur und dann geh bitte heim, lass mich bitte Franzi, es ist irgendwie sehr erschreckend, dass du diesen Text kannst. Nee, ich habe das letztens nochmal im Fernsehen gesehen, da wurde parodiert drauf. Also letztens, ganz zufällig. Ich habe es aufgenommen und guck's mir 100 Mal am Tag an. Ja, ich gestehe es. Nein, natürlich nicht. Blümchen, mir fiel heute nicht mehr ein, wie sie hieß. Ich dachte erst, sie hieß Jasmin Gerard. Aber sie heißt Jasmin? Na? Wie die Pizza. Nicht Alfredo. Jasmin. Oh Oh. Nicht Jasmin Fungi. Da musst du schon sagen, die Pizza-Firma. Pizza 4, also könnte auch etwas sein. Ich wollte auch gerade vorhin zuerst sagen, Jasmin Tabatabai, aber ich glaube, diese Frau hat eindeutig mehr Stil. Und ich glaube, es ist keine Pizza-Firma. Könnte es eine Pizza-Firma sein? Nein, bevor du das mit Pizza gesagt hast. Ich versuche gerade diese... Ja, wir essen gerade Mandarinen. Also wir versuchen es, denn immer essen wir während der Podcast. Immer, wir haben ja schon so viele Sendungen hinter uns, nicht wahr? Ja. Wir essen Mandarinen und... In meinen sind so viele Kerne, dass es schon langsam eklig wird. Es ist einfach keine Mandarine, es ist Haut mit Kernen. Und zwischendurch ein Fruchtstückchen. Stimmt. Und das ist so in jedem siebten Ei sozusagen irgendwie so ein bisschen so das Glück. Das ist so in jedem siebten Schiffchen. Sind das Aerosmith? Ja. Sieh dir den Mund an. Pink. Ja, stimmt. Der würde bestimmt so eine ganze Mandarine auf einmal in den Mund bekommen, wenn ich nur drei oder vier Oh, ich weiß. Ich habe übrigens bei weitem nicht so einen großen Mund wie Steven Tyler. Das möchte ich nochmal betonen. Nee, das stimmt. Und meiner ist doppelt so groß. Ricky ist eine eklig bittere Mandarine. Ich habe gesagt, Ricky, sie schmeckt eklig, isst du sie? Dann hat Ricky gesagt, ja, nett, okay. Wie immer ich. Aber sie schmeckt gar nicht eklig. Ja. Also die Haut ist nur etwas zäh. Wie bei alten Menschen. Obwohl, nein, da hängt sie manchmal runter. Egal. Schön, dass du das so Fungi. Genau weißt, du anscheinend auch mal an alter Haut knabberst von alten Menschen. Das ist deine Idee. Die ist etwas zäh. Kartoffelig. Alte Menschen sind wie Kartoffeln, man sollte sie in der Erde vergraben. aus der Erde in die Erde. Oh Gott, bin ich jetzt hieß. Ja, Fungi, ich wollte über Fungi erzählen. Und zwar habe ich letztens gedacht, ich sehe nicht recht, als ich im Fernsehen einen Delfin sah, der Fungi heißt. Und ich war aber gar nicht so sehr erschrocken über diese Tatsache, dass er Fungi heißt, als vielmehr, dass dieser kleine Vorstadt-Delfin im Fernsehen war. Denn ein Suburban-Delfin. Ein Suburban-Delfin. Dolphin, nicht Delfin. Delfin. Ja, Englisch, LK. Du hast Delfin gesagt. Ich habe Suburban Delfin gesagt. Ja, Delfin ist ja, und ich rühre mich auch nicht mit einer super Note in Englisch. Das tue ich auch nicht. Ich krauche einfach du durch. Das ja, schon. Ich schummle mich durch. Ich war nämlich in Irland. Letztes Jahr, war ich letztes Jahr in Irland? Ja, ich glaube schon. Ja, ja da kannten wir uns noch nicht. Ja, und da war, das war mal eine schöne Zeit. Nein, Quatsch. Danke. Bitte? Danke. Bitte. Achso. Auf jeden Fall, ja. Die Smarty-Packung ist leer, die musst du jetzt gar nicht nochmal. Ist egal. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt endlich zu meiner Fungi-Geschichte kommen. Und zwar haben wir dort eine die Möglichkeit gehabt, zwischen irgendeiner blöden Insel-Rundtour und Fungi den Delfin anschauen. Was habe ich wohl gemacht? Ja, ich habe mir Fungi angeschaut, anstatt die Isle of Kerry oder sowas. Und oh mein Gott. Darf man eigentlich rülpsen am Mikrofon? Oder? Du darfst alles. Ob du später bereuen wirst, ist eine andere Sache. Okay, Gott sei Dank, meine Mutter hat nichts mit Technik am Hut. Ich kann alles noch rülpsen. Nicht. Oder wenn wir erstmal berühmt sind. Aha, ja. Oder wenn dein Bruder ihr... Wenn mein Bruder ihr einen Podcast zuspielt. Genau, guck mal. Da hat Ricarda gerülpst. Ja. Oder der Vater zu schnell draufschießt. Was wollte ich jetzt sagen? Da waren Kinder, die dann die ganze Zeit schrien. Fungi! Fungi! Und das war schrecklich. Das hat genervt. Und ich dachte, ich müsste das nie wieder ertragen. Ich schalte, was war das? Ich glaube, Kinderkanal ein. Morgens um 10. Ich glaube, es war für meine Fahrprüfung. Und da sind Kinder auf dem Boot und schreien, Fungi, Fungi. Ich habe mich gewundert, wie gesagt, dass so etwas dokumentiert wird. Und dann habe ich bemerkt, dass es sich um eine sehr seriöse Serie handelte. Also ich dachte um eine Pizza, nach der die Kinder schreien. Ja, um eine Pizza im Wasser. Wer wir weiß. Mögen Flipper, Flipper, die knusprige Pizza. Nein, mit extra viel Käse. obwohl, wenn man Thunfisch fängt, ich meine, auf den Thunfischspitzen ist garantiert sehr viel Delfin drauf. Die geraten auch in dieselben Netze, oder nicht? Wer von uns hat letztens zwei Kaufmanns Thunfischpizza gegessen? Ja, Ricky. Nein, das ist Verleumdung. Genau, wir können uns die MP3 ja nochmal anhören. Thunfisch. es waren die Teletubbies. Eine sehr seriöse Sendung. Ja, deshalb. Und sie haben dann, ich dachte, sie schreien jetzt auch nochmal, Fungi, Fungi. Aber sie schrien nochmal, nochmal. Dann habe ich abgeschaltet. Ja. Es ist ja eine englische Serie. Wenn die Teletubbies ins Ausland reisen, dann gilt dieser neue Pass eigentlich EU-weit? Welcher neue Pass? Dieser neue Reisepass. Nee, der geht nur für Deutschland, ne? Mit den biometrischen Daten. Das ist nur müssen die Deutschen. Nicht, müssen die nicht alle machen? Das wäre doch sonst schwachsinnig. Ich glaube, alle Deutschen. Ich weiß nicht. Aber das wäre doch sonst schwachsinnig, wenn die Deutschen sich einen biometrischen Pass anschaffen und kein anderes Land macht es. Was hat das für einen Sinn? Ja, die anderen Länder lesen das vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie überall verpflichtet sind in der EU. diese Fingerabdrücke darauf speichern zu lassen. Denn ich habe noch nicht gehört, dass es so weit ist. Ja, okay, wir können ja nochmal nachgucken. Ja. Auf jeden Fall, diese biometrischen Daten bestehen ja eigentlich aus Fingerabdrücken. Und jeder Fingerabdruck soll ja einzigartig sein. Nur, was machen Menschen ohne Finger? Vielleicht einen Zeh. Was machen Menschen ohne? Ohne Arm? Ohne Zehen. Ach so! Ohne Zehen. Ja, sie machen nur ohne Zehen oder ohne den ganzen Fuß. Sagen wir ohne den ganzen Fuß. Ich würde sagen, sie machen einen stumpfen Abdruck. Sicherlich. Jeder hat ein Stumpfabdruck. Einen individuellen Stumpfabdruck. Ja, die Namen sind sehr individuell, habe ich. Also ich glaube schon. Sicherlich. Ganz sicher. Mein Stumpf ist viel schöner als deiner. Ja. Auf jeden Fall. Aber das wäre wirklich mal, also ich glaube, das sollte man weiter verfolgen. Allerdings. Weil ich meine, da muss es ja wirklich, ich glaube nicht, dass ich Stumpfabdrücke nehme. Also ich käme mir etwas diskriminiert vor, wenn man zu mir ankommen Stumpf in die Tinte und sagen würde, dann brauchen wir halt einen Stumpfabdruck von Ihnen. Ich finde das gut. Vor allen Dingen, wenn das der Panzerarm abtrennt. So. Bitte drücken Sie Ihren Oberkörper hier rauf. Ja. Oder der muss dann so ganzes Faltblatt oder die müssen dann alle einen Ohrabdruck machen. Stimmt, Ohrabdrücke sind auch recht individuell. Ich weiß. Wenn du also immer wieder dein Ohr lauscht. Hat wirklich kein anderer Mensch. Was soll das heißen? Nichts. Dein Ohr hat auch kein anderer Mensch. Dein Ohr hat nur noch Dumbo. So, jetzt habe ich sie aber gegeben. Boah. Redest du gerade mit dir? Oh, wir sind heute wieder witzig. Hart, wir haben ein Clown-Gefrühstück. Apropos Clown-Gefrühstück. Wir haben gestern einen DVD-Abend gemacht. Unter anderem mit einem Film, in dem ein Clown vorkam. Ein Film, der auf wahren Begebenheiten beruht. Ich habe ein Weingummi gefunden. Da ist Ricky mal wieder abgelenkt, sobald ein Weingummi auf dem Fußboden liegt. Das kennen wir ja schon. Es liegt eine Pommes im Auto. Oh, eine Pommes, die muss ich essen. Wie alt ist dieses Weingummi? Ah, oh, Ricky, da können nicht noch mehr Fusen rankommen, wenn ich weine. Ich weiß nicht, ein paar Wochen. Das war bestimmt schon mal angelutscht und dann in die Fusen gefallen. Wie sah's aus? Nein, es lag auf einer CD-Packung. Oh. Schmeckt aber noch gut. Wonach? Wie die lilanen Weingummis dort halt schmecken. Es sah aus wie ein braunes. Und es gibt ja keine braunen. Aber es sollte lila mal sein. Also, war es mal lila. Okay. Der Videoabend, DVD-Abend. War recht amüsant. Wir haben einen Film über einen Massenmörder in den USA gesehen. John Wayne Gacy. Noch nie von gehört. Ganz berühmter Massenmörder, ja. Noch nie von gehört. Der Film, da stand da gleich am Anfang. Wahrscheinlich wird man jetzt über uns lachen, weil alle John Wayne Gacy kennen. Ja. Ihn nicht. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist nicht positiv, Leute da draußen, wenn ihr wisst, wer John Wayne Gacy ist. Dann habt ihr irgendwo einen Knacks. Ein Problem. Das sagt gerade die Richtige. Es ist gleich am Anfang stand, es ist ein Film nach wahrer Begebenheit. Allerdings können Personennamen und Geschehnisse und alles, was davor kommt, frei erfunden sein. Das soll heißen, es ist ein Film nach wahrer Begebenheit, die nie passiert ist. Ja. Mhm. Gab es eigentlich noch was? Nein. Was auch nach wahrer Begebenheit war, die nie passiert ist? Nein, das war Freitag in der Schule, Religion. Die letzte Versuchung Jesu. Der Film sollte wohl angeblich total niedergemacht worden sein von den Christen, weil es halt gerade erfunden war. Aber Jesus ist auch nicht zu. Nein, Jesus hat wirklich gelebt. Nur das wurde festgestellt. Ja, es gibt auch 1000 Menschen in Mexiko, die Jesus heißen. Und die haben auch alle... Nein. Aber da soll die Handlung halt frei erfunden worden sein. Und es ist total krank, weil Jesus geht einmal, was weiß ich, will Also Entschuldigung, dass ich gerade nicht erzähle, aber Franzi irritiert mich gerade, weil ihr alle möglichen Kerne aus dem Mund fallen. Aber nur welche, die ich mir vorher reingesteckt habe, ja? Die kommen nicht irgendwo aus meinem Körper. Nicht, ja, trotzdem. Denkst. Und mein Stuhl knirscht. Ja, aber auf jeden Fall, Jesus geht in so eine Hütte rein, mehr gesagt ein altertümlicher Puff. Und er, da, also vorne sind einfach... Ja, okay. Vorne ist ein Vorhang. Ich muss aber... Mann! Mit der Hände zeigen. Jetzt lass mich ausreden. Ja. Und da schläft halt so eine Nutte mit dem Kerl. Und alle Männer, die da drin sitzen, stehen halt an und warten. Und die können dabei zusehen. Bitte sind die eine Nummer. Poppen. Und dann, dann steht halt Jesus da und wartet und wartet und... Dann steht, neben ihm steht dann halt so ein alter Kerl und ja, Sie sind jetzt dran, wollen Sie mal nach vorne gehen? Also, oh, nein, danke. Gab es auch so Digitalanzeigen, so 18 Minuten bis zum Blowjob oder so? Ja, bei Jesus, genau, garantiert. Naja, auf jeden Fall wartet er dann halt, bis alle weg sind und es ist halt seine Geliebte, die halt davor allen, mit allen rumgepoppt hat. Da würde ich auch so ruhig stehen bleiben. Ich glaube, den Film habe ich mal gesehen, aber ich glaube, der war Bruce Willis dabei. Nein, erzähl weiter. Nein, aber Harvey Keitel. Oder wie auch immer ausgeschrieben. Nein! Erzähl weiter, erzähl weiter. Der hat damit gespielt. Und zwar hat er den Judas gespielt. Ganz schön gefärbt. Unglaublich. Hat er sich ausgezogen? Ich glaube nicht. Langweilig. Und außerdem, unser Lehrer... Haben Sie ausgezogen? Von Lehrer? Diese Nutte hat sich ausgezogen. Aber, was ich noch bescheuerter fand, der Film war schon langweilig, aber dann meinten alle, als die Werbung kam, oh ja, 10 Jahre alte Werbung, die wollen wir unbedingt sehen. Was macht Herr Brotmann? Okay. Und spult an einer Stelle bei Feri Ultra noch 1000 Mal zurück, wo dies ist von Feri Ultra und dies ist von einem anderen Produkt. Und da spult er wieder zurück und sagt, oh, das ist so weiß, so weiß. Ungefähr 5 Mal hat er wieder zurückgespult. Wir haben 20 Minuten mit der ganzen Werbung verbracht, um dann zwischendurch mal so ein Stückchen Film zu sehen. Da war das bei mir im Englischunterricht lustiger. Da sollten wir ein Video schauen und ich hatte zufällig das Video von mir zu Hause mit, das wollte ich glaube ich Wiebke geben, mit der Halloween-Folge von den Simpsons Hex and the City, wo Harry Potter voll aufs Korn genommen wird. Und ich hatte es auch an die richtige Stelle gespult, und zwar die, an der Bart den Frosch nicht in einen Prinzen verwandelt, sondern in ein ekliges, grünes, auch grünes halt wie der Frosch, schleimiges Ding, das eine Krone auf hat, die total verbogen ist und die ganze Zeit rumjammert, liebe Minute meines Lebens ist eine Qual, töte mich, und dann kotzt es wieder. Sagt wieder einen Satz und kotzt. Und das konnten wir uns vorher angucken. Ich habe gefragt, ob wir es uns vorher anschauen dürfen. Und das war toll. Besser als 10 Jahre alt werden. Auf jeden Fall. Nun, dann haben wir noch geschaut, was ist ein Wrong Turn? Ja. Und es war ein Wrong Handgriff. Oho. Nach diesem Film. Ich fand ihn jetzt nicht so toll. Er war aber besser als Gacy. Das auf jeden Fall. Aber Gacy so begeistert wie Andi war ich auch nicht davon. Mhm. Aber ich hab mich ein paar Mal erschreckt. Also, solange ich mich erschrecke, ist es in Ordnung. Du bei erschreckst Anfang dich auch bei anderen Sachen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Buh! Ja, okay, aber ich fand es ging. Es war ganz nett. Ich hätte bessere Horrorfilme ausgesucht. Okay, ich habe Gacy ausgesucht. Scheiße. Aber diese Horrorschemata sind so böse. Du hast vorher lächeln Sex, du musst sterben. Du bist ein Schwarzer, du musst sterben. Ja. Ihr seid schwarz und habt vorher lächeln Sex. Ihr müsst sofort nach und Drogen. Und Drogen, ihr kifft. Dann werdet ihr sofort sterben. Du bist ein Mensch bei der Armee, du überlebst die ganze Zeit und sowas. Naja. Und vor allem immer schön die Treppen nach oben rennen. Immer. Da oben ist bestimmt die Polizei und hilft euch. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt erzähl endlich die Geschichte, die du mir die Geschichte ganze Zeit verheimlicht hast. Ich wollte die Geschichte eigentlich verheimlichen. Aber sie ist auch ganz witzig. Oh, guck mal, da ist schon wieder die Werbung mit dem Dreier. Easymobile.de. Dazu muss ich erst noch was erzählen. Und zwar kennt ihr auch sicherlich die Handyvertragsfirma ja. Debitel. Und ich lese immer wieder Debitel. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Hast du mir das schon mal erzählt oder ist mir das auch passiert? Ja. Ja, oder kann ja auch passiert werden. Wem ist das noch passiert? Kann mir auch Schreib passiert mir. Werden, nicht? Sein, habe ich gesagt. Mhm. Können wir nachher zurückspulen? Oh ja, das machen wir. Aha. Oh yeah. Ja, wir sitzen hier gerade wie zwei sich artikulierende schwarze Frauen. Die sehr böse aufeinander sind. Aha. Und nein, 90ern. In den 90er Jahren. Auch, aber schon, egal. Schon immer. Schon immer. Schon als Baby. Sie kommen die Ferien. Oh yeah. Und wenn die auch noch vorehelichen Sex haben, dann erst recht sterben. Ach ja. Ja. Was wollte ich jetzt sehen? Deine Geschichte. Ja. Ah ja, genau. Ich darf keine Namen nennen, weil ich sonst getötet werde. Psst. Ich habe keine Namen genannt. Ich werde das rausschneiden. Ich habe keine Namen genannt. Rigoros. Okay. Ich habe keine Namen genannt. Jetzt erzähl einfach. Das ist ja. Da erzähle ich ihr vorher, dass das anonym bleiben muss und sie. Es ist total anonym. Ja, total. Vor allem, wenn die Person das vielleicht hört. Sie weiß ja, dass sie dort, dass es denunziert wurde oder irgendwas. Ist egal. Auf jeden Fall. Es kommt auch noch eine Katze drin vor, die nicht genannt wird. Ich sag nicht mehr. Du sagst nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Dieser Mr. X saß auf dem Sofa. Chris, da, lass das. Vicky kitzelt mich. Und das ist völlig irrelevant. Sie möchte einfach nur ablenken. Ich möchte Aufmerksamkeit. Ja, und Aufmerksamkeit. Chris jetzt. I ich want to be the star of this show. You are dismissed. Oh, okay. I go. was wollte ich jetzt sagen? Ja, Mr. X saß auf dem Sofa und schaute Fernsehen. Eine Katze kam. Nennen wir ihn Bernd. Wir nennen ihn jetzt Bernd. Das war leider ein Insider für euch. Vielleicht kommt er später nochmal irgendwann. Bernd saß auf dem Sofa und seine liebliche Katze kam durch die Tür, Terrassentür, nein, durch die Balkontür rein. Und diese Katze schien, oh, ich glaube, da kommt jemand bei ICQ. Ist egal, interessiert uns nicht. Geh weg. Diese Katze kam rein und hatte wohl draußen nicht ihr Geschäft verrichtet. Denn diese Katze hat die Angewohnheit. Und schießt ihm auf den Bauch. Oh, Ricky, nein. Oh, Entschuldigung. Diese Katze hat die Angewohnheit, ihre Häufchen draußen zu hinterlassen. Das heißt, das Katzenklo ist meistens. Oh, dieses blöde ICQ. Ich mach das jetzt aus. Kann ich das ausmachen, Ricky? Ja, ich mach das jetzt einfach aus. Geh weg. So. Aber drinnen zu pinkeln, wahrscheinlich weil sich sonst die Blase verquillt oder so. Sie war also schon die ganze Zeit draußen und kam dann einfach rein, sprang vom Sofa auf den Wohnzimmertisch und mit diesem Sprung muss sie die Kontrolle über ihre Blase verloren haben und hat Bernd angepinkelt. In hohem Bogen, einfach vom Wohnzimmertisch aus. Sie sprang. Und in dem Moment blubberte ihr dicker, schwabbelnder Bauch einfach zusammen und es quoll ihr hinten raus. Vom Sofa auf den Tisch? Nein, vom Tisch aufs Sofa, auf Bernd, auf den Sofaüberzug. Oh Gott. Und Bernd rief mich und ich lag am Boden. Ich habe mich so totgelacht. Vor allem, weil die Katze. Also normalerweise hat die Katze dann so einen hasserfüllten Blick drauf, wenn sie irgendwo reinpinkelt. Sie macht das nämlich auch, um ihr Revier zu markieren oder so. Zum Beispiel. In Schüsseln, also in solche Blumenvasen. Das Waschbecken. Und auf jeden Fall, Bernd lag dort völlig irritiert, mit Katzenpilz auf dem Bauch, musste sich komplett umziehen. Sie hat auch seine Hose erwischt. Scheiße. Es war herrlich. Oh Mann. Jetzt überlege ich mir, ob ich ihr so einen kleinen Plastikbeutel umschnalle. Oder so eine kleine Windel. So eine Pampers-mäßig. Ja. Ich habe nämlich mal gesehen, dass zum Beispiel Kamele so Sachen umgehängt bekommen, dass sie da gleich rausfressen können, aber das auch so Nasenwärmer ist. Und einfach sowas hinten bei ihr ranhängen. Natürlich nicht. Was auch gleich Nasenwärmer ist. Nein, ihre Nase ist vorne. Ein Popo-Wärmer. Ein Popo-Wärmer. Ein Po-Loch-Wärmer. Vicky, so weit wollen wir nicht ein Popo. Gehen. Vicky, igittigit. Es geht hier um Tiere. Okay. Auch bei Menschen wäre das nicht angebracht. Nun denn, wir waren heute beim Fußball. Ricky war beim Fußball. Und ich habe glorreich verloren. Wie viel? 9 zu? 0. Ey, man muss dazu sagen, es war ein Pokalspiel. Wir sollten eigentlich gegen Altenzelle 3 spielen. Und was haben sie gemacht? Sie haben Leute aus der Landesliga, also es gibt noch Altenzelle 1 und Altenzelle 2. Und Altenzelle 1 hat Leute in der Landesliga. Ja, es ist total interessant. Und sie hat fast die Hälfte der Mannschaft war aus der Landesliga. Das heißt, wir hatten keine Chance, da wir Kreisliga sind. Ja, okay, können wir zum nächsten Thema überkommen, Freunde? Nein. Ich wollte ja noch darüber sprechen. Und zwar bestand die andere Mannschaft aus Lesben. Ja, nichts gegen Lesben. Die sind selber. Okay, wer wollte das denn outen? Scheiße, aber ich spiele keinen Fußball, ich hasse Fußball. Ich bin eine Klischee-Lesbe, ich oute mich. Nochmal, wuhu! Ja, Ricky hat auch kurze Haare. Nein, sie wachsen gerade wieder. Sie wachsen wirklich! Sie fallen ihr nicht aus, keine Angst. Auf jeden Fall waren dort sehr viele Kurzhaarlesben in einer Mannschaft. Und eine sah so gruselig aus, irgendwie wie der Tod. Oder wie Grandpa Simpson sagen würde, der Ältere mit kurzen Haaren. Ja. Total, die sah echt eklig aus. Sie sah wirklich aus, als hätte sie wirklich eine schlimme, lebensbedrohliche Krankheit. Aber ich glaube nicht, dass sie dann noch Fußball spielen würde. Ich glaube, vielleicht sah sie wirklich so aus. Alki sieht noch anders aus. Sie sah wirklich aus, als würde sie einfach gleich zerbrechen. Oha, gruselig. Auf jeden Fall war da noch eine, die sich mit, also eine aus der gegnerischen Mannschaft, die sich mit einer aus Rikis Mannschaft unterhalten hat. Und nachdem sie sich unterhielten hatten und die Person aus Rikis Mannschaft weglief, hat die aus der gegnerischen Mannschaft der einfach mal kurz auf den Arsch geschaut. Das kurz ging so über 2-3 Minuten. Nein, so lange nicht, aber es war schon länger, sogar Ricky hat es vom Tor aus gesehen. Ja. Und dabei ist die 13, 14? Aus unserer Mannschaft, die ist ja 13 und die andere muss echt. Also die über, ist. Über 20, warte mal, die muss schon. Die war genauso alt wie. Wir nennen sie S. S, der Horrorclown. Also, der Kreis schließt. Oh sich. Ja. Also muss die ungefähr 22, 23 auch sein. Ja. Man nennt sie übrigens Pumuckl und bei unserem Heimturnier im Winter war sie so braun gebrannt, dass wir sie nur noch Brathähnchen nannten. Ich habe sie Brathähnchen genannt. Ja, du. Ja. Natürlich, es ist dein Name, du hast ihn erfunden. Ja, Copyright. Okay. Trademark. Du hast gerade alles zerstört, Franzi. Alles. Alles. Alles. Alles, mein ganzes Leben. Wie immer. Diesen Podcast ich hast weiß, du zerstört. Ich weiß. Haben wir schon, weil wir ständig eine Tonübersteuerung haben und ich nicht genau woher sie kommt. Wo? Also müsst ihr so ein bisschen leiser immer den iPod oder worauf ihr es hört stellen. Wo sieht man hier das? Jetzt gerade nicht, jetzt ist das hier gerade so ein bisschen, aber eben war das irgendwie, weil wir wohl gelacht haben, total ausgeschlagen. Aber das ist jetzt langweilig für die Zuhörer. Ist egal, wir sind eh langweilig. Ja, okay. Was wollte ich jetzt erzählen? Dieses Brathähnchen hatte immer darauf geachtet, also es war gar kein Brathähnchen mehr, da wir es Winter haben und sie anscheinend nicht regelmäßig ins Solarium geht. Aber sie hat darauf geachtet, dass ihre hässliche Frisur zur Geltung kommt, indem sie... Das Gesicht von ihr geht eigentlich ja, noch. Ja, das geht noch. Aber ihre Frisur aber ist nicht. Aber das Problem an dieser Frau ist, dass sie weiß, dass sie halbwegs gut aussieht. Halbwegs. Und ja, damit hat sie schon mal... dass sie in der Szene einfach total gute, ich sag jetzt einfach mal, Fickchancen hat. Ja, aber was anderes ist es nicht. Sie hat schon mal eine höhere Chance als jeder andere aus ihrer Mannschaft, weil die alle nicht so gut aussehen. Naja, okay, lassen wir das. Sie hat immer ihren Polokragen so hoch gemacht so, und dazu passend dann immer die Schultern so hochgezogen. Wenn sie lief, bewegten sich nur ihre Arme und ihre Beine, also es bewegte sich sonst weder so Hüfte richtig, noch so die Schultern, das Kreuz. Und es war total seltsam. Es sah ein bisschen aus, als hätte sie sich in die Hose gemacht. So. Zu spielen. Ja, sie hat sich nicht in die Hose gemacht, nachdem sie das Mädel aus unserer Mannschaft angeguckt hat, da. Ja, war was sie denn? Ein bisschen. Ricky. Sie sah aus, als hätte sie sich in die Hose gemacht und lief wirklich so rum, so komisch breitbeinig und sie sah irgendwie einfach nur bekloppt aus. Das hat sie irgendwelche Lähmungserscheinungen. Vielleicht hatte sie das auch. Sie fand das einfach nur cool. Hinterher konnte sie nicht normal gehen, als sie vom Platz ging. Ja, dann war sie wahrscheinlich auch schon wieder auf Flirten. Sie hat auch nicht ihren Brathähnchentanz gemacht. Der Brathähnchentanz, der sieht ungefähr so ähnlich aus wie aus dieser neuen Bifi-Geflügel-Werbung. Wo dieser, wie heißt der? Der Fußballspieler? Ich kenne die nicht, ich gucke einfach. Oh, Namen sind für mich. So ein blonder Fußballspieler, er hüpft da rum und. Spielt bei Bayern München. Hüpft da wie so ein Huhn. Das war echt krank, Franzi. Nein, das war ein Huhn. Das war ein Stein. Das war ein krankes Huhn. Ja, das war ein Huhn mit Vogelkrippe. Ja. Das 13-4 hat bestimmt auch Vogelkrippe. Du gähnst, du langweilst dich, dann müssen wir gleich mal zum Ende kommen. Was wollte ich jetzt noch erzählen? Ja, das Breithähnchen hat seinen Breithähnchen-Tanz nicht gemacht. Aber es hat auch, glaube ich, kein Tor geschossen. Das macht es nur dann. Und Gott sei Dank hat es kein Tor geschossen. Das war das Einzige, was mich noch gefreut hat an diesem ganzen Spiel. Ja. Erzähl doch mal von deinen tollen Kopfbällen. Von meinen Kopfbällen? Oh, nein, davon möchte ich, dass es so mit dem Finger. Komm schon, erzähl. Oh, naja, also ich stand im kleinen Tor und sollte eingeschossen werden. Und dann kam leider der Ball so komisch, dass er wäre hinter mir im Tor gelandet und ich habe mich umgedreht, um zu gucken, aber er ist gegen Pfosten geknallt. Und in dem Moment, wo ich mich umgedreht hatte, um zu gucken, ist er vom Pfosten direkt in meinem Gesicht gelandet, auf meiner Nase. Und es tat sehr, sehr dolle weh. Ich dachte, meine Nase ist nicht mehr vorhanden, sondern in meinem Kopf drin. Jetzt sieht Ricky aus wie ein Boxer und kann innen inhalieren. Also heute wird echt positiv über mich geredet hier. Die müssen ich wäre eine komplette Superschönheit. Nein, auf jeden Fall, es war sehr schmerzhaft und es ist total langweilig. Ja. Also. Was wollen wir noch erzählen? Wir haben gestern sehr gut gespeist. Ricky hat für mich gekocht, genauso wie gestern. Das war sehr toll, Ricky. Ricky kann nämlich sehr gut kochen. Ja, es war sehr lecker. Es ist ja auch egal, was wir gegessen haben, denn normalerweise sollte es ein nettes Abendbrot werden. Und Ricky und ich haben das wieder ad absurdum geführt, indem wir zunächst über irgendwelchen Leberkäse und andere perverse Dinge gesprochen haben und später dann versucht haben, uns gegenseitig mit Brot zu bewerfen und in den Mund zu treffen. Was aber nicht klappte. Sie hat mir voll gegen die Zähne geworfen. Ja, und Franzis Lippe ist jetzt irgendwie ein bisschen zerrissen, aber... Ganz kaputt. Sie hat keine Oberlippe mehr eigentlich. Ja, aber ich akzeptiere sie trotzdem. Weil du das Baguette überbacken hast. Es war so steinhart. Ja. Und dann haben wir gesungen, haben wir einen Oli P-Song gesungen. Oh Gott, Franzi, das ist mein Wagner zu Oli P. Die müssen denken, wir haben einen unglaublich tollen Musikgeschmack. Danke, Franzi. Ja, nein, Quatsch, wir hören total tolle Musik. Wir hören auch Britney Spears, nicht nur Jasmin. Genau. Und beim Christina Aguilera-Clip Dirty schalten wir auch nicht ab, weil die eine Szene so toll ist. Toll, ihr denkt nie wirklich. Oh, aber wir hören das nicht. Scheiße. Wir machen den Ton aus. Wir machen das den Ton aus. Ja. Nun ja. So, wir werden uns jetzt nochmal mit ein paar Süßigkeiten verstopfen und zwar an einem anderen Gang. Du solltest nicht mehr, oder? Ins Mikro sprechen. Ja, wir haben ja kein Mamba mehr. Das Mamba hast du auch gefressen. Ja, aber dem Mamba fehlt auch eine gewisse Zutat. Fruppis. Es hieß früher Mamba mit Fruppis. Die mochten alle. Manfred auch. Und jetzt sind die Fruppis weg. Wer sich fragte, was Fruppis sind, das weiß man nicht. Aber sie fehlen mir jetzt, wo sie nicht mehr da sind. Also, es sind eigentlich dieselben Mambas. Denn ich dachte immer, die Fruppis wären diese kleinen Punkte. Ja, glaube ich auch. Und die haben die immer noch die Punkte. Echt? Ja, die haben immer noch die Punkte. Da waren keine Punkte. Da waren Punkte, die sind sogar auf der Verpackung noch so ein bisschen. Okay, dann habe ich sie einfach zu gierig in meinen Mund gestopft. Allerdings so wie die Pizza und Fungi, den Delfin. Hey! Und du hast ihn aufgewertet. Und, nee. Bei den Zutaten steht auch nicht Fruppis. Stand da früher auch nicht, aber ist egal. Da ist Paprika drin. Auf jeden Fall heißt es jetzt nur noch Kaubonbons. Nee, wie? Fruchtige Kaugummis. Fruchtiger Kauspaß heißt das genau. Mamba fruchtiger Kauspaß. Nicht Mamba mit Fruppis. Wahrscheinlich konnten sie es nicht eintragen lassen als geschütztes Wort. Fruppis. Das war mein Album. Noch perverser als fehlende Fruppis ist übrigens die Mao-Anwerbung. Ihr müsst euch mal diese kleinen Packungen Mao, diese normalen, nicht diese süß-sauren Dinger oder irgendwelche Fruchtbomben da, sondern diese ganz normalen Mao Packungen kaufen. Und achtet mal darauf, was dieser kleine grüne Kerl damit macht. Unanständige Dinge, sage ich euch. Es sind Mao Pornos. Der Grafiker muss sich totlachen. ich habe das auch mal entdeckt und kurz danach war es in der Zeitung mal irgendein Bonner Gymnasium das auch bemerkt hat. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die erste Entdeckerin von dieser Unmöglichkeit war. Die du auch auf deiner Seite hast? Genau, hatte ich. Ich werde nochmal einen Link reinstellen. Unter www.greenlemonade.com, also grüne Limonade auf Englisch, greenlemonade.com, könnt ihr dann bei Flüchten, das ist der Link zu den Links, könnt ihr euch dann über die Mauernplage und die Ironie des Grafikers amüsieren. Ihr könnt uns auch schreiben unter flydodo1@gmx.de. Das hat auch schon ein Mensch getan, darüber bin ich sehr erfreut. Das musst du jetzt nicht vorlesen. Nein, ich werde es auch nicht vorlesen, aber geht das jetzt an. Aber der Mensch, Sebastian, dem wollte ich danken. Denn wenn uns einer schreibt, können wir uns bei dem bedanken. Oh ja, danke. Danke. Und wenn ihr uns schreibt, werden wir dann auch euren Namen nennen. Und vielleicht auch jetzt die, mit uns keiner mehr schreiben. Vielleicht auch die Website, die ihr angebt, zum Beispiel www.street-fighting-gang.com. Das ist nämlich eine Band. Leider sind dort keine Hörproben. Aber ich glaube euch einfach mal, dass ihr toll seid. Ich glaube das jetzt einfach mal. Hip-Hop? Nein. Gut. Die machen irgendwie, ich glaube, Cover-Sachen. Die sehen so ein bisschen Blues Brothers-mäßig aus. Gott, das ist peinlich, dass ich jetzt schon nicht mal weiß, was das war. Ich war da aber drauf, glaubt's mir. Ich war wirklich da drauf. Ich habe ja nach Hörproben gesucht. Ich suche immer noch nach, immer nur nach illegalen Downloads. Nein, Quatsch. Aber. Doch. Aber, nee, schade. Ja, die Fruppis sind aus und wir auch. Gehen jetzt. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass man mir ruhig auch schreiben kann. Ja, ich werde dir die E-Mail weiterleiten, mein Gott. Ja, nein, ich meinte, weil ich glaube, ich diesmal ziemlich gut ins Mikro gesprochen habe und ich möchte dafür endlich mal ein Lob haben. Oh, richtig. Ich meine, okay, das letzte Mal war wirklich scheiße, aber da war ich auch am Pizzaessen. Und ich mich nicht konzentrieren. Mikro. Ja. Und eine andere Samplingrate. Nachdem mir dazu auch jemand geraten hat. Der Sven, glaube ich. Danke, Sven. Bitte. Ich glaube, da ging es gar nicht um den Podcast. Ging um einen anderen. Ja. Egal, das war meine. Egal. Ungeheuer. Egal. Schluss. Wenn ihr uns Kommentare hinterlassen wollt, könnt ihr auch auf Ricky und Franziska.blogspot.com, also Blog blogspot.com. Nicht mit Doppel-G? Nee, mit allem. Okay. Das heißt blogger.com, aber blogspot.com. Ach so. Ja, und könnt euch da verewigen und eure Innereien herauslassen. Eure geistigen Ausflüsse. Wir sollten das jetzt wirklich abschließen, weil du nur noch Scheiße da hast. Okay, viel Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Und das Wetter.